Die Rede ist jetzt von der Judenbuche, einem Sittengemälde aus dem gebirgichten Westfalen, wie es hieß, erstmalig 1842 im Kottaschen Morgenblatt für gebildete Leser veröffentlicht, dem damals bedeutendsten Literaturmagazin Deutschlands. Der Kern der Geschichte geht auf eine reale Begegnung oder Begebenheit zurück, die der Onkel der Droste mehr als 20 Jahre zuvor aus Gerichtsakten rekonstruiert und veröffentlicht hatte. Es ging um einen Verbrecher aus der Nachbarschaft, der nach langer Zeit in der Sklaverei wieder in die Heimat zurückkehrt. Bei Annette von Droste-Hülshoff wird die Erzählung in einen Konflikt zwischen Mensch und Natur verwoben. Der unglückliche Held, er heißt Friedrich Mergel, wächst in einer Familie auf, zu deren wesentlichem Broterwerb auch der Waldfrevel gehört, die Wilderei und der Holzdiebstahl. Eines Tages wird Friedrichs Vater erschlagen, im Wald gefunden. Der Junge gerät bald unter die Obhut eines Stiefvaters, der ihn gleichfalls lehrt, das Recht in die eigenen Hände zu nehmen. So wird der junge Mann berüchtigt und auch gefährlich und wird zunächst mitschuldig am Mord an einem Förster, dann aber ganz und gar allein schuldig am Mord an dem Juden Aaron, der ihn anlässlich einer Hochzeitsfeier ob einer Geldschuld bloßstellt. Es geht um eine silberne Uhr, die Friedrich noch nicht zur Gänze abbezahlt hat. Der Mord geschieht unter einer Buche. Die jüdische Gemeinde kauft dem Förster den Baum ab und graviert in seine Rinde einen hebräischen Spruch. Friedrich flieht mit seinem Halbbruder. Die beiden sehen sich zum Verwechseln ähnlich. So kommt es nicht zum richterlichen Schuldspruch. Viele, viele Jahre später taucht der völlig ausgemergelte Halbbruder wieder in der Heimat auf. Jedenfalls glaubt das die Gemeinde. Er erzählt von den Grauen der Sklaverei, in die er mit dem inzwischen verschollenen Friedrich damals in der Türkei geraten sei. Das verschafft ihm Mitleid und eine kleine Anstellung. Doch so recht scheint nicht alles mit dem halbvertrauten Fremden zu stimmen. Der Heimkehrer verschwindet. Ein paar Tage später findet man ihn an einem Baum. Er hängt an der Judenbuche. Und als man die Leiche abschneidet, stellt sich heraus, dass es nicht der Halbbruder, sondern dass es Friedrich selbst ist, der hier sein Leben gelassen hat. Der Spruch, den die jüdische Gemeinde in die Buche hat einritzen lassen, lautete: Wenn du dich diesem Orte nahst, so wird es dir ergehen, wie du mir getan hast. Diese Bildersprache der Novelle, Waldfrevel, Rache an einem und durch einen Baum, Zerstörung der Ordnung der Natur, das kann man als Botschaft in verschiedene Richtungen führen, germanisch-heidnische Untiefen etwa. Doch dazu war die Droste-Hülshoff zu fest in ihrem katholischen Glauben verwurzelt. Da liegt die Deutung schon näher, dass die Autorin Natur und menschliche Gesellschaft als zwei Formen von gottgewalter Ordnung, von Gottes Schöpfung darstellen wollte. In beiden Ordnungen kommt es zu Freveltaten. Der Mensch ist schließlich stets auch ein Sünder. Doch die Ordnung wird immer wieder hergestellt, wenn auch nur für eine kurze Frist. Und manchmal durch eine Buche. Macht uns diese Deutung glücklich? Nicht unbedingt, obwohl die Gewalt der akademischen Plausibilität für sie spricht. Mir ist beim Lesen, also beim erneuten Lesen, viel stärker der Gedanke gekommen, dass die Schriftstellerin Annette von Droste-Hülshoff beim Schreiben dieser Novelle zum ersten Mal das Korsett der Konventionen hin oder her, zum ersten Mal boshaft virtuos vom Bösen schreibt. Die Zügel, die sie ihrer Fantasie anlegt, hängen locker, so locker wie in keinem anderen ihrer Werke.